viel Spaß mit dem OK Comic. Auf Seite 15 geht's los. Have fun with the OK Comic. Thank you, Kay. Thank you, Kay. Thank you, Kay. Thank you, Kay. I've finished. No more pegs, Kay. Look, Kay. Eula and Danny are coming. Hello, Sam. Hello, Kay. Hello. You're welcome, kids. Kay, was ist los? Kay, I've finished. Kay, Sam ist fertig. Kay, my pants! Sorry. Kay, Sam's pants. Get them, Kay. Hol sie, Kay. Come here, Kay. Komm her, Kay. Oh, thank you, Kay. Thank you, Kay. That was Sam's washing day. Das war Sams Waschtag. Auf Seite 10 in der OK-Zeitschrift gibt es auch einen Waschtag. There is another washing day on page 10 in OK. Whose is it? Steht da oben. Wem gehört es, heißt das. Gehört es Mom? Dad? Christine? Jim? Oder Bobby? Is it Mom's, Dad's, Christine's, Jim's, or Bobby's? Whose is it? Whose is it? Whose is it? Und page 11, Seite 11? Was meinst du? Was meinst du? Wie spricht man das aus? Too small or too big? Danny, und was steht da? This T-shirt is too small. Small, kenn ich. Hier in meinem T-Shirt steht auch small. Zeig mal. Hier, small. Eula's T-Shirt is small and it's blue. Kay is blue. Yes, Kay is blue. Aber damit ihr auch andere Farben auf Englisch beschreiben könnt, gibt es eine Aufgabe dazu in OK. Hier, Seite 12 ist die. Thank you, Danny. Page 12. Color the clothes steht da oben. Male die Kleidungsstücke an. David sagt euch, wie man die Farben ausspricht. Dann könnt ihr Amber, Ross und Mike richtig anmalen. White, pink, red, green, blue, yellow, brown, black. Once again, please. White, pink, red, green, blue, yellow, brown, black. And now, color the clothes. Viel Spaß dabei. Ich hab das Mädchen, Amber, schon fertig. Ihren Skirt hab ich blue. Stop, stop, Eula. In English. I'm Amber. In English. I am Amber. My T-shirt is pink. My skirt is blue. My socks are yellow. Ich habe Ross angemalt. I'm Ross. My T-shirt is black. My jeans are black. My sneakers are black. Oh, Ross seems to be the man in black. Hier, auf Seite 22, ist ein Spiel mit Klamotten. Yes, the clothes game. David stellt euch das Spiel vor. The clothes game. You need clothes. Julia says, look at the clothes. Keep them in your mind. Julia says, close your eyes. Julia takes away the blue t-shirt. Julia says, now open your eyes. What's missing? Robin says, the blue t-shirt is missing. Julia says, right, Robin. Robin gets the point. It's Robin's turn now. Later, Jill says, I'm the winner! Catherine, weißt du, dass du ganz süß aussiehst in der Schuluniform? Ja, es war lustig, sie anzuziehen. Ich habe mich gefühlt wie früher. Auf Seite 26 ist das Foto. Ich finde das gar nicht so schlecht mit den Schuluniformen. Wenn alle das gleiche anhaben, ist auch gut. So einen neuen Schlips? Nee. Wie heißt denn nochmal der Schlips? School Tie heißt der olle Schlips. Schlagt mal die Seite 26 mit den School Uniforms auf. Zu einer typisch englischen School Uniform gehört ein Blazer mit dem School Badge drauf. Das ist das Schild da, an der Tasche. School Tie nennt man also die Schulkrawatte. Hattest du auch eine School Tie? Yes, Danny, I had a School Tie. Und du willst auch am liebsten eine, oder? Wenn jeder das gleiche anhat, gibt es keinen Ärger. Guck mal, was hält er denn an oder so? Nee, ich finde das nicht gut. Sprecht mal in der Schule drüber. Wir sind hier gleich am Ende. Da rappen wir doch lieber noch einmal. When I get dressed in my Sunday best, I put on my pants and my favorite vest. My t-shirt is new, my socks are too. My jeans and sweatshirt are both bright blue. My sneakers are yellow and the cap on my head is warm and cozy and green and red. When I get dressed in my Sunday best, I put on my pants and my favorite vest. My t-shirt is new, my socks are too. My jeans and sweatshirt are both bright blue. My sneakers are yellow and the cap on my head is warm and cozy and green and red. K is blue! K is blue. Und dabei bleibt es. Sonst erkennen wir dich nicht wieder in OK. K würde eine Krawatte auch gut stehen. K is blue! Das war's schon wieder in OK im September. That was it in OK in September. In October, we'll be in Australia. Im Oktober sind wir in Australien. Juhu! You beauty! See you in Australia! Bye-bye! Bye-bye!